Die Maler der Bahari-Miniaturen sind bei einem Teil ihrer Verbildlichungen also den Vorstellungen der Musiktheoretiker gefolgt. Auch in Indien bestätigen Ausnahmen die Regel. Im ursprünglichen Sinne verkörpert die Wildgans den Rakaputra Lalita. Bei dem Bild des Rakaputra Lalita treten jedoch keine Gänse auf, sondern Kraniche. Ursprünglich die Versinnbildlichung der Ragini Sorati. Fast die Hälfte der als Ragini, also weiblich, vorgestellten Personifikationen sind eindeutig männlich beschrieben und werden als solche abgebildet. Auf die Bedeutung der personalisierten Form und den Dhyanas hatten wir bereits hingewiesen. Dererlei Verwirrung nicht genug, ist Xemakarna über die Beziehung von Tierstimmen zu Melodietypen hinausgegangen. Die Musiktheoretiker seiner Zeit haben Anklänge bestimmter Melodien in Geräuschen bei Naturvorgängen entdeckt, wie in dem Donner der Wolken, dem Flattern eines Gewandes im Wind, dem Brausen eines Wasserfalls oder in Geräuschen bei bestimmten Tätigkeiten, wie dem Kochen einer Speise, dem Durchbohren von Perlen, dem Reinigen von Gewändern durch das in Indien übliche Schlagen auf einem Stein, dem Zerreiben von Bohnen oder in dem Geräusch beim Herabtropfen von erhitzter, zerlassener Butter, im Klimpern der Fußringe oder der Armreife einer Frau. Dem Ragaputra Varvala entspricht der Drache Keru. Das knatternde Gelärm beim Aufsteigenlassen eines Papierdrachens findet sich daher in den Bilddarstellungen wieder. Rashmi Arvindkondra, Historiker, beschrieb in der März-Ausgabe 2004 des Journals für Geschichte An Historiton Kankra- und Bundi-Malerei des 18. Jahrhunderts. Ihre Entwicklung begann aus der etablierten Gesellschaft der Sisodia-Hindu-Dynastie in Udaipur und prägte sich über zwei Jahrhunderte bis ins 19. Jahrhundert hinreichend aus. Der herausragende Charakter der Rajput-Malerei waren ihre Symbolismen und die Rhythmik. Die dargestellten Gesten standen für den Ausdruck und die Farbkombinationen waren ein Element der Komposition. Die Rajput-Malerei schenkte der psychologischen Illustration der Gegenstände eine größere Aufmerksamkeit als alle anderen Stilrichtungen. Raga Hindola Dhatur na bhau prajato tilalita vasano gauradeho nitantam kunjaram bhringarachi rachayati ruchiram yasya kodam dabane maulau dhatte kiritam manikana rachitam yamavarti vasante hindo lo ragaracho chanayati sasukam sarvada sajjananam iti hindola ragaha. Der Frühlingsraga Hindol, im Nabel des Schöpfers entstanden, überaus hübsch gekleidet, von auffallend hellem Körper, an dessen Bogenpfeil eine Reihe Hummeln ein angenehmes Summen produziert, mit auf dem Kopf gesetzter, mit Juwelenhaufen besetzter Krone, der im Frühling auf der Hut ist, der immer guten Menschen Glück bereiten lässt. Das ist der Raga König Hindola. So ist der Hindola Raga. Raga Hindol verkörpert Kama, den Gott der Liebe, oder Krishna. In der Übersetzung heißt Hindol Schwung, Schaukel, Swing. In den Ragamala-Darstellungen wird Hindol als Krishna auf einer Schaukel porträtiert, umgeben von schönen jungen Frauen, die die Schaukel vor und zurück bewegen. Hindol ist ein antiker Frühlingsraga. Viele Künstler benutzen in ihrer Hindol-Interpretation einen bestimmten Typus der Ornamentik, Gamak, die in ihrer Bedeutung die Bewegung der Schaukel darstellen soll. Eine Ähnlichkeit zum nordindischen Raga Hindol findet sich in seinem Namensvetter Südindiens. Der Hindustani Raga besitzt alle natürlichen Noten und der südindische Raga alle verminderten Noten, vergleichbar dem Hindustani Raga Malkauns. Bhimsen Joshi, der große Meister des Khayal, der anspruchsvollsten Raga-Form im indischen Gesang, wollen wir mit einer Interpretation des Ragas Hindols, einem Frühlingsraga, hören. Auf der CD Classical Vocal, Discovery of Indian Classical Music, Pandit Bhimsen Joshi, wird er von keinem geringeren als Ustad Zaki Hussain Tabla und von Purushottam Vallavalkar auf dem Harmonium begleitet. Die CD wurde im Juni 2000 beim indischen Label Fountain Music Company Pune veröffentlicht. Yeah, my love.

sugara chatura sura janavadalu urahi mele चतुर सुर जन वागल मुरहि मेरे Dies war der Frühlingsraga Hindol auf der CD Classical Vocal Discovery of Indian Classical Music Pandit Bhimsen Joshi aus dem Jahre 1999. Es begleiteten Ustad Zakir Hussein Tabla und Purushottam Vallavalkar auf dem Harmonium. Wie die Ragas selbst ist die indische Miniaturmalerei, sind die Ragamalas einem offenen Konzept unterworfen, in welchem ein jeweiliger Raga mit einem besonderen emotionalen Zustand verbunden ist und in der Regel den Jahres- oder Tageszeiten zugeordnet wird. Die Spielzeit hat eine ebenso hohe Relevanz wie die melodischen Strukturen eines Ragas. Der Sinn der Darstellungen in den Ragamalas ist trotz der Verständnisannäherung durch die Ragamala-Texte nicht bis in die letzten Einzelheiten aufgeklärt. Sicher ist, dass durch die Vorstellungskraft des Wortes in der Dichtung und durch die Miniaturmalerei Indiens der musikalischen Form ein präziser Ausdruck ermöglicht wurde. Die Bilder fassen die dichterische Interpretation der Musik deutlicher. Dr. Karunamaya Goswami, ein ausgesprochener Kenner der indischen Ragamala-Kunst, beschreibt die Verschmelzung der schönen Künste mit der Bühnenkunst auf höchstem Niveau als Ragachitra. Er formulierte es im Juni 2005 in einem Vortrag vor der High Commission of India im indischen Kulturzentrum Bangladesch sehr treffend. Ein Philosoph würde die Beziehung zwischen Raga-Musik und der indischen Miniaturmalerei als eine kontinuierliche Bewegung beschreiben, aus der Form ins Formlose und wieder zurück, von dem Formlosen in die Form, die einem Miniaturkosmos gleicht. Rabindranath Tagore, Indiens Universalgenie und erster Nobelpreisträger für Literatur, beschrieb es in der ihm eigenen Sprache: eine anhaltende Reise von Bhava, dem Gefühl, nach Rupa, der bildlichen Vorstellung, und wiederum von Rupa, dem Bild, nach Bhava, zur Emotion. Die Ausstrahlungskraft der Ragamalas ist bis heute ungetrübt. Sie sind ein ruhmreiches Welterbe der Menschheit, die einer sorgfältigen Behandlung und des behüteten Umgangs unser aller bedürfen. Für die Unterstützung zur Vorbereitung dieser Sendung möchte ich mich bedanken bei dem Vandenhoek und Rupprecht Verlag in Göttingen, für die Überlassung von Literatur des Kunsthistorikers Ernst Waldschmidt mit Dokumentation seines zweiten Beitrags zur Ragamala-Ikonografie in den Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen bei Professor Dr. Ludwig Habighorst Koblenz, einem ausgewiesenen Kenner und leidenschaftlichen Sammler der Mokul-Ragamalas. Er veröffentlichte die Ragaputra-Edition Mokul-Ragamala, gemalte indische Tonfolgen und Dichtung des Kshemakarna zur Frankfurter Buchmesse 2006. Und bei Professor Dr. Harunaga Isaacson, Abteilung für indische und tibetische Studien des Asien-Afrika-Instituts, Universität Hamburg, für die Übersetzung und Phonetik aller Sanskrit-Texte, datiert um 1610 aus der Sammlung von Professor Dr. Ludwig Habighorst. Neben den bereits genannten Werken möchte ich als Literatur empfehlen The Raga Guide aus dem Jahre 1999 von Nimbus Records, einem englischen Label, das bis 2001 bestand und zu Wirestone Estate Limited gehörte. Im Antiquariat und Internet finden sich noch eine Anzahl von Exemplaren. Der Raga Guide enthält eine umfassende Einführung aller großen Ragas der nordindischen Klassik mit 4 CDs, einem umfassenden Handbuch, das 74 Ragas beschreibt. Das Werk enthält ebenso 40 Ragamalereien in einem hervorragenden Farbdruck. Hinweise finden Sie dazu auf unserer Website. Ergänzende Details zu den Darstellungen von Musikinstrumenten in der Ragamalerei und der aktuellen Kunstszene in Europa, den USA und Indien finden Sie auf unserer Website. Das war IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Ich hoffe, Ihnen hat der heutige Teil 2 zum Thema Ragamala, Gedicht, Bild, Musik, das gesprochene Bild der Ragamalerei gefallen. Sie hörten Beispiele der Ragas Lalit, Hindol, Dhanashri und Kamot von Musikmeistern des indischen Gesangs auf der Bambu, der indischen Flöte und dem Santur. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lothar Meyer. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic, www.imcradio.net, imcradio.net. Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit der Reihe Raga-CDs des Monats.